Erwartung aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Erwartung. Eine Mutter denkt, Kind in meinem Schoß, wie mein Blut dich drängt, so wächst dir ein Los. Eine Mutter denkt, Kind aus meinem Schoß, nun du mir geschenkt, wächst in dir mein Los. Eine Mutter denkt, Kind in meinem Schoß. Ende von Erwartung.